So viel über die Farce vom arabischen Sozialismus. Uns bekommen die Palästinenser, was sie niemals hatten. Arbeit, anständige Löhne, Schulen, Traktoren, Kühlschränke, Fernsehen, Radio. Arabern lieber nicht daran denken. Genau das würden die Amis uns auch schenken, wenn wir unsere nationale Unabhängigkeit aufgeben würden. In der Geschichte gibt es nur Henker und Opfer. Die Alternative, um den Preis Henker zu sein, ist ewig Opfer zu bleiben. Eines Tages wird man uns zwingen, die besetzten Gebiete zu räumen. Öl wiegt schwerer als die Vernunft. Bernstein war aufgestanden und stand Felix seinen breiten Rücken zugewendet am offenen Fenster. Genug gequatscht, Doktor. Sie übergeben mir jetzt das, was Sie hier abgeholt haben. Bernstein hatte keine Sahnebonbons in der Jackentasche. Felix sprang hoch und drehte ihm den verletzten Arm auf den Rücken. Aus der anderen Hand fiel eine kleine 32er Yves Grand auf den Boden.